triste masque, à que s'écrit un déjouque, seines Gesichts ist mir eingeprägt. Dieser ist es nicht. Jener stand im Dunkel, Genosse, Mithelfer, ist als dir ward. Nicht lang rief ihr nach Wache, was ich will.